CD Nummer 8. Fortsetzung der Briefe an Vanessa von Jeremy W. Hayward. Wir können über Manjushris Erkennen auch sagen, es bestehe darin, dass er so sieht, wie Kathleen Raine es in dem Zitat in meinem ersten Brief beschreibt. Er sieht, dass alles mit allem verbunden ist, weil alles Teil der einen ungeteilten Welt ist. Und in dieser Ganzheit steht wunderbarerweise alles viel deutlicher in seiner Eigenart da, als in einer Welt, die du als Ansammlung gesonderter Dinge wahrnimmst. Es ist ein bisschen so wie bei einem Film, in dem du einzelne Menschen siehst, die einander lieben oder sich gegenseitig erschießen und so weiter. Du weißt aber, dass sie alle zu ein und demselben Film gehören. Ein und dasselbe Projektorlicht wirft all die verschiedenen Bilder auf die Leinwand. Dieses Erkennen hat viel mit dem Fühlen Gewahrsein zu tun, über das ich in diesen Briefen schreibe. Wie wir einander oder der Rosen fühlend gewahr werden, wenn unser plappernder Geist still wird. Erinnerst du dich an das, was ich im Zusammenhang mit der Alchemie des Mittelalters über das teilnehmende Bewusstsein, der Ausdruck besagt ungefähr das gleiche wie Fühlen Gewahrsein, geschrieben habe? Nun, Manjushri erkennt ebenso mit teilnehmendem Bewusstsein wie mit dem Verstand. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert und nach Jonglieren mit Begriffen, aber wenn du es beim Nachdenken darüber zugleich auch fühlst, ist es ganz einfach. Manjushris Haut ist weiß und durchscheinend und hat einen gelben Schimmer wie der Abendhimmel. Er sitzt mit überkreuzten Beinen und trägt die Gewänder und den Kopfschmuck eines indischen Prinzen. In seinem Gesicht ist das sanfte Lächeln der Jugend. In der linken hält er eine Schale Amrita, einen Trank, der die intuitive Einsicht symbolisiert. In der rechten hält er ein zweischneidiges Schwert, Symbol für die Schärfe und Präzision des Verstandes. Die eine Schneide durchschlägt Verwirrung, Zweifel und Egoismus, alles, was uns davon abhält, so ganzheitlich zu erkennen wie er. Die andere Schneide durchschlägt alle Überheblichkeit, die sich bilden könnte, weil wir das Schwert haben. Diese Überheblichkeit wäre nur ein weiteres Hindernis für ein Erkennen, das dem Manjushris gleicht. Die Meditation selbst ist sehr traditionell und sehr einfach. Man beginnt stets mit dem Üben im Sitzen. In die Weite und Offenheit, die sich dabei bildet, entlassen wir unser gewohntes, altvertrautes Ich-Gefühl und alles, was mit ihm zusammenhängt: Gedanken, Gefühle, Hoffnungen, Befürchtungen. Wir stellen uns vor, visualisieren, fühlen, dass Manjushri in diesem weiten, offenen Raum ersteht. Manjushri ist kein Wesen von Fleisch und Blut, sondern einfach eine Lichtgestalt, die wie ein Hologramm aus dem Energie-, Fühlen-, Gewahrsein des Raums hervortritt. Und wir stellen uns vor, visualisieren, fühlen, dass wir selbst Manjushri sind. Wir sind einfach ein leerer Lichtkörper, der wie Manjushri sitzt, wie Manjushri lächelt, Manjushris Schwert hält, wie Manjushri fühlt und leise Manjushris Mantra rezitiert. Om Arapashana Di Hum. Das lässt eine Art Schwingung entstehen, wie beim Anschlagen einer Klaviertaste. Wenn wir alle Schritte klar und genau ausführen, kann es die den gesamten Raum erfüllende Energie Manjushris anziehen.